欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich möchte ein Auto für 3 Tage mieten. Ich brauche ein Fahrzeug, das sparsam ist. Haben Sie eine Reservierung? Nein, leider nicht. Haben Sie ein günstiges Angebot für ein Mittelklassefahrzeug? Ja, wir haben einen VW Golf. Darf ich bitte Ihren Führerschein und Ihre Kreditkarte sehen? Hier sind sie. Ist die Versicherung im Preis enthalten? Ja, eine Basisversicherung ist inklusive. Wegen der Versicherung müssen Sie jedoch eine Kaution hinterlegen. Das ist kein Problem. Muss ich das Auto vollgetankt zurückgeben? Ja, bitte. Wenn der Tank nicht voll ist, berechnen wir eine Gebühr. Verstanden. Wo muss ich unterschreiben? Hier unten rechts, bitte. 这段对话非常实用，我们赶快来分析一下内容。第一句 ，Felix 提到他想租车三天，他说 ：“Ich möchte ein Auto für 3 Tage mieten。” 这里使用了 für 来表达持续的时间，在德文中 für 后面要加上受格，所以是 drei Tage。 没错，接着他提到了对车子的要求。这句包含了主格关系子句。 Ich brauche ein Fahrzeug, das sparsam ist. 这里的 das sparsam ist 就是用来修饰前面的车子。Fahrzeug, 因为 Fahrzeug 是中性名词，所以在主格关系子句里代名词使用 das。 对了。Felix 还问了有没有中型车的破译报价。 Haben Sie ein günstiges Angebot für ein Mittelklassefahrzeug? 当店员提到保险时，用到了一个重要的属格介系词。 Wegen der Versicherung müssen Sie jedoch eine Kaution hinterlegen. 因为保险的缘故 ，wegen 后面必须接属格，所以阴性名词 die Versicherung 变成了。 Der Versicherung. 这里还提到要支付押金，也就是 Kaution hinterlegen. 赛后，店员提醒要 vollgetankt zurückgeben， 意思是加满油后还车，否则会产生额外费用哦。 今天就到这里，大家下次见。